Wer oder was ist Myosotis? Diese Frage haben wir uns vom Campus Radio Indiewelle gestellt. Im Rahmen des Konzertes der Berliner Metalcore-Band Tell You What Now waren sie als Special Guests zugegen in Kiel. Diese Chance konnten wir uns nicht entgehen lassen. Im Laufe des Abends ergab es sich, dass die jungen Musiker sich bereit erklärten, uns Frage und Antwort zu stehen. Zuerst interessierte uns die Frage, wer oder was ist Myosotis? Und wie ist diese Band überhaupt entstanden? Jo moin, wir sind Myosotis. Wir sind die Band aus Hamburg. Modern Metalcore ist der Bereich, in dem wir 2016 angefangen haben. Quasi eine, ich nenne es Bewegung. So, Myosotis bedeutet Vergissmeinnicht. Das ist eine kleine, süße Pflanze, die aber so eine intensive Bedeutung hat. Vergissmeinnicht bedeutet für uns diese Mischung aus Hass und Liebe und dennoch aus Distanz und Nähe. Diese innere Distanz, die wir in uns tragen, die Distanz nach außen, die Distanz, die jeder im Kopf hat, die Distanz, die jeder zu einer Person hat, sei es eine davongeschiedene Person, eine Person, die einfach nur aus Entfernung quasi distanziert ist. All das bedeutet Myosotis und halt noch viel mehr. All diese Menschen, die zu Konzerten von uns kommen, sind alles quasi eine Blume, ein Vergissmeinnicht, und zusammen sind wir halt alle. Im Juli 2017 veröffentlichte die Band ihre erste EP. Der Name wurde aber nicht zufällig gewählt, denn hinter ihm steht ein lyrisches Konzept. Die hieß Distance und handelte eben genau von diesen köpflichen Distanzen, die teilweise auch von Depressionen natürlich erzählen, aber eben auch von manchem Herzschmerz, manche kleinen Klischees. Vor allem aber endet Distance mit einem Song, der nochmal in die Energie geht. High Voltage heißt der und schließt das alles ab. Doch damit nicht genug, dachte sich die Band und veröffentlichte in Zusammenarbeit mit diversen Vertretenden aus dem EDM-Genre Remix-Versionen der bisher veröffentlichten Titel. Eine Sache, die wir mit Distance gemacht haben, wir haben die halt nochmal an mehrere Künstler im EDM-Bereich geschickt. Sie wurde nochmal geremixed und das gleiche soll eben auch nochmal mit Evosia passieren. Das heißt, uns gibt's in der Metal-Version, in Dubstep, Trap, Hardstyle, und das ist halt einfach so wichtig, weil wir damit nochmal zeigen, dass Musik keine Grenzen hat und vor allem eben Menschlichkeit hat keine Grenzen. Das zeigen wir auf jedem Konzert. Jeder, der zu uns kommt, wird offen aufgenommen und wir sind eine Riesenfamilie, das merken wir jedes Mal. Und wir alle laufen unter unserem Leitspruch, We are Myosotis. Zuletzt veröffentlichten sie ihre zweite EP, Evosia. Diese baut auf der ersten EP auf, setzt aber auch eigene inhaltliche Schwerpunkte. Distance war halt, wie gesagt, eher so ein bisschen auf das Ich bezogen. Also eher, wie kann ich mich selbst vielleicht eher befreien. Evosia ist jetzt eher ein bisschen mehr an die Leute halt gerichtet, die zwar auch irgendwie nicht wirklich gehört werden, zum Beispiel Kinder, Jugendliche, alle, die so halt relativ große Probleme haben und aber irgendwie das nicht nach außen kommunizieren können. Dementsprechend fängt das, also haben wir das, die Evosia EP auch so aufgebaut, dass wir beziehungsweise von den Texten hatte ich und Max das relativ viel so geschrieben, dass das mit einer Art Geburt anfängt, also der Verlust von, vom Embryo von Kindern, zieht sich dann weiter über eben Battlecry, das heißt jugendliche Kinder, die im Krieg sind, aber dementsprechend natürlich nichts dagegen machen oder vielleicht auch eher ungewollt in diesen Bereich erzogen werden. Dann Raindown, alles sollte weggespült werden. Evosia, also der Name der EP an sich, heißt Evolution Sickness. Also die Leute, die sich davor fürchten, sich zu verändern. Also quasi die Krankheit der Evolution, sag ich mal, nicht anzusehen. Und das ist jetzt nichts gegen, dass wir irgendwie sagen, okay, wir sind jetzt gegen jegliche Art von Religion oder so. Das hat damit nichts zu tun. Es geht halt nur darum, dass man halt offen bleibt für verschiedene Dinge. Und das schließt dann mit dem letzten Song Haru ab. Das ist ein japanisches Wort und heißt halt eben Frühling übersetzt. Dementsprechend geht es halt auch in dem Song um den Zyklus, um Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, genau wie die Jahreszeiten natürlich immer wieder kommen. Und da hat man dann so ein ganzes Konzept von der EP und richtet sich, wie gesagt, so eher an die Veränderung der Leute außerhalb. Das heißt nicht sich selbst, sondern eher alle anderen. Anschließend fragten wir die Band, wie sie das Konzert mit Tell You What Now in Kiel empfanden. Hat wieder super viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich bei den meisten Konzerten. Eigentlich es ist bei den meisten Konzerten so, dass man das Gefühl hat, dass keine wirklich Barriere zwischen der Bühne und den Zuschauern besteht für uns. Gerade weil jetzt mit Timo und Kian von uns aus halt sehr viel direkt ins Publikum gegangen wird. Und eigentlich, also gut, ich kann natürlich nicht viel machen als Drummer, aber eigentlich ist es bei den meisten Shows ist es die komplette Band, die Hälfte der Show eigentlich im Publikum rumrennt. Und dadurch entsteht so eine Stimmung von einer kompletten Einheit und man hat nicht mehr das Gefühl, vorne ist die Bühne, da ist die Band und da gibt es einen Zuschauerbereich, sondern das ist einfach eine riesige Party eigentlich, die da abgeht. Und gerade wenn es so eine Stimmung ist wie heute, dass die Leute komplett auf die Animation anspringen, von sich aus anfangen zu tanzen zu den Songs und sich einfach viel bewegen, dann das wiederum stachelt uns natürlich an irgendwie. Wir geben den Leuten was zurück. Und da habe sogar ich irgendwie an den Drums dann das Gefühl, dass ich nicht hinter den Drums sitze, sondern dass ich einfach Teil bin von dieser, dass ich mittendrin bin in diesem ganzen Gewimmel von Leuten. Genau, das ist so eine Sache, die tatsächlich bei den meisten Shows passiert. Uns vom Campus Radio Indie Welle ist die intensive Interaktion und die motivierende Animation positiv aufgefallen. Als wir das lobend erwähnten, berichteten die Bandmitglieder von den Reaktionen der Fans. Es ist halt immer so, dass wenn man mit den Leuten redet, dann hört man raus, dass die Leute froh sind, dass die Animation in dem Sinne recht extrem ist, dass die Leute, die auch etwas schüchterner sind, dann irgendwann an so einen Punkt kommen, selbst wenn sie uns nicht kennen, aber irgendwann sind sie an so einem Punkt, dass sie merken, okay, die anderen rasten auch aus, warum sollte ich es nicht auch machen? Und das ist halt auch genau das, was wir auch provozieren wollen, weil man sollte halt aus sich ausbrechen. Ne? Man muss nicht moschen und irgendwie da rumwedeln, das ist egal. Also man kann auch ein bisschen mit dem Kopf wackeln oder ein bisschen Handklappen machen oder so. Es geht einfach darum, dass man aus seiner eigenen Barriere, die man vielleicht so im Alltag auf sich aufbaut, dass man da rauskommt. Und das sind so Sachen, die wir zum Beispiel heute auch wieder geschafft haben. Es war halt echt cool. Erster Song war immer so recht verhalten, aber dann merken die Leute, okay, das ist irgendwie anders, ist irgendwie von der Energie doch ein bisschen spezieller. Und das bringt die meisten Leute dann halt auch genau dazu, was wir halt auch provozieren wollen. Ne? Und das ist immer sehr schön zu sehen. Doch, wie war es jetzt in Kieler Medusa, die Bühne mit Tell You What Now zu teilen? Wir haben ein Konzert in einer sehr kleinen Bar gespielt und das zeigt eben nochmal, es ist hart, aber es macht Spaß und es ist alles fair. Egal wie hart der Pit ist, alle Leute fallen sich nachher in die Arme, geben sich die Hand und wir hatten einen Fall, da hat einer halt beim Valorant Dancing, aber trotzdem sehr rücksichtsvoll, aus Versehen bei seinem ersten Move jemanden die Nase gebrochen. Und wir haben das später gehört und dachten einfach so, fuck, was passiert hier? Und die haben sich aber schon vertragen und als er dann halt ins Krankenhaus gefahren ist, meinte er nur, geiler Scheiß, er kommt wieder. Hat später ein Foto von sich im Krankenhaus noch geschickt. Splitterbruch und so eine Sache, aber ist seitdem wiedergekommen und vor allem beide vertragen sofort, oh sorry. Und das ist das Erste, was im Pit passiert, wenn jemand einen trifft, dann ist es sofort ein Sorry. Und das ist ein Social Pit oder kanadischer Pit auch. Und vor allem das ist halt das, was auch Myers Hotels bedeutet, als komplette Familie. Wir sind nie eine Band und eine Crowd, sondern immer eine Masse. Und es tut so gut, diese Akzeptanz zu haben. Und das, dafür steht Myers Hotels und dafür stehen wir und unsere Mayo Family. Und was man auch noch dazu sagen muss, es ging ja auch um Tell You What Now heute. Und es ist halt auch immer lustig. Im April hatten wir das erste Mal mit Tell You What Now getourt. Und da hat man halt auch mit denen einfach eine spezielle Bindung natürlich aufgebaut. Also ich meine, wir sind eine sehr junge Band und Tell You What Now hat uns einfach sehr, sehr, sehr gut und freundlich aufgenommen. Und da hat sich einfach eine echt sehr lustige Dynamik Musik entwickelt, was sich halt eben in unseren Songs so widerspiegelt, was die Live-Performance angeht. Also die kommen bei High Voltage dann mit uns auf die Bühne und schreien ja ihre Seele da raus. Danach spielen die ihren Gig und dann beim letzten Song, dann machen wir das Gleiche dann einfach nochmal. Und das ist halt einfach immer so eine ganz lustige Dynamik, die sich halt mit Hell You What Now entwickelt hat. Von daher, das macht einfach mit den Jungs, ist immer lustig. Mit dem nun folgenden Leitspruch lässt sich abschließend die Philosophie der Band beschreiben. Wie schon gesagt, Myosotis ist halt eine intensive Bedeutung, das vergisst man nicht. Und unter unserem Leitspruch, wir sind, vergisst man nicht, wir sind die Unvergesslichen, kommt jeder zusammen und jeder wird aufgenommen. We are Myosotis. Wir bedanken uns bei der Hamburger Modern Metalcore Band Myosotis für ihre Zeit. Die aktuelle EP Evosia ist auf der Plattform Bandcamp für nur 7 Euro erwerbbar. You'll never set me free.